Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite. Das Laberziehen mit dem ausgesiedelten Zeilenende. Glück auf. Sommer, Sonne, Kaktus. Ich habe jetzt extra mal so schneller und langsamer gesprochen, sodass es für alle, die irgendwie eine Zweifach-Variante haben, jetzt dann auch mal normal klang. Und dann für alle, die uns in halber Geschwindigkeit hören, möglicherweise gibt es das ja auch, die dann auch einfach mal so eine Viertelgeschwindigkeit hatten, also es richtig geleiert hat. Furchtbar. Also ich würde mir ja manchmal für die Realität schon doppelte Geschwindigkeit wünschen, aber eine halbe Geschwindigkeit auch beim Podcast. Schwierig. So, aber wir springen rein mit unseren drei Themen. Ich bin gespannt. Was wird uns dargeboten? Wir starten mit dem Thema Nummer 10. AI im Urlaub. Wenn dein Chatbot intelligenter packt als du. Ich habe bei manchen Menschen ja sowieso den Verdacht, dass da nur eine künstliche Intelligenz hinter den Augen läuft. Na, die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wie packt jetzt bitte eine KI intelligenter meinen Koffer, als ich ihn packe? Denn faktisch packen tue ich ihn. Und faktisch die T-Shirts noch reinquetschen tue ich. Die würde eine KI so nicht reinkriegen. Faktisch die Kamera zerdeppern, weil man denkt, boah, da passt es rein technisch vielleicht drauf, ist auch wahrscheinlich eher die KI, weil die KI vielleicht nicht die physikalischen Logiken begreift, wenn ich ihr irgendwann mal sage, ah ja, man kann auch alles quetschen oder man kann viel quetschen, dann würde sie wahrscheinlich sagen, ah, dann quetsche ich. Nicht? Quetschbar heißt auf Niederländisch verletzlich. Verwundbar. Schön, die Kamera ist verwundbar, also quetschbar. Jetzt frage ich mal ganz kurz eine Frage. Du bist ja auch eher schon ein gesetzteres Alter wie ich im Verhältnis zu den heutigen jugendlichen, heranwachsenden Kindern und sonstigen, die ja mit Quetschis aufwachsen. Mhm. Wenn die eines Tages mit Quetschis aufgewachsen sind, mhm, und dann in eine Bar gehen und wegen allem drum und dran eben nicht mehr gescheit kauen können. Gehen die dann in die Quetschbar? Nein. Okay. Aber ich sag mal so, die KI kann einem ja dabei helfen, so Marie Kondo-mäßig auszumisten, was man alles nicht mitnehmen muss. So, ChatGPT, schreib mal bitte eine Liste aller Sachen, die ich nicht mitnehmen sollte. Aller Sachen? Ja. Ich sag mal so, ich kenne Leute, die das wahrscheinlich sogar brauchen würden, die dann feststellen müssen, dass sie ihre Käsereibe nicht mit in den Urlaub nehmen müssen. Ja, aber weißt du, was das Schlimme ist? Da sitzt du dann am Ende da, sagst der KI, okay, gib mir danke für diese Liste, und jetzt prüfe bitte auf Validität. Und dann sagt die KI, und dann würde die KI nämlich auf die Idee kommen und sagen, ah, warte mal, ich habe geprüft und eine Käsereibe ist zum Beispiel eine total tolle Idee, wenn du, und jetzt hier beliebtes Käsereiseland mit beliebtem Hartkäse einfügen, besuchst und dort allerdings im Supermarkt dir die lokale Spezialität kaufst. Ich kann dazu echt nur eins sagen, also Joghurtbecher. Joghurtbecher. Eisbecher, Joghurtbecher. Wenn du in ein Land fährst. Ja. und dort nicht Vollpension nimmst. Ja. Und dieses Land hat beispielsweise auch Joghurt-Spezialitäten. Ja. Oder Milchspeise-Spezialitäten. Ja. Im Angebot. Und du möchtest die für dich konsumieren. Ja. Dann kann es passieren, dass du in einen Supermarkt gehst und dort einen Joghurt kaufst. Mhm. Und ihn entweder A, mit ins Hotel zurücknimmst oder B, dort am Strand konsumieren möchtest oder in der Stadt konsumieren möchtest. Und was hat man so grundsätzlich eigentlich nicht in seiner Handtasche oder in seinem Rucksack dabei? Käsereiben. Und Löffel. Ja, das deshalb, Joghurt ist halt, wenn er nicht gerade stichfest ist, hat er halt diese viskose Konsistenz, die es einem erlaubt, die direkt aus dem Becher zu schlürfen. Ja, manchmal. Manchmal auch nicht. Manchmal ist er stichfest. Manchmal hast du andere. Hast du Quarkspeisen, die du auch nicht wegschlürfen kannst. Also es ist jetzt auf einmal nicht so, dass du... Also ein Löffel oder eine Möglichkeit, Dinge in Schälchen abzufüllen, wenn du sie halbe-halbe machen möchtest zum Beispiel, in Schälchen und dann mit einem Löffel wegzumuffeln. Deswegen haben wir beispielsweise uns einmal im Urlaub tatsächlich Eisbecher gekauft. So schöne, farbige Eisbecher. Und da waren so Eislöffelchen dabei. Da kannst du so schön weglöffeln. Lass es mich so formulieren. Ich bin sehr geschickt mit meiner Zunge. Das mag sein, aber wenn du dann den Joghurt im Hotel abends noch weglöffeln willst, dann schlürfst du ihn nicht. Und wenn du das mit einem Quark machst, ja auch nicht, oder? Ja doch, ich kann ja den halben Joghurt da einfach rausschlappern und dann den Becher weitergeben. Verstehe ich nicht. Ja, ich kann das mit meiner Zunge jedenfalls vereinbaren. Ich wollte aber den gleichen. Aber es war ein Beispiel dafür, dass man manchmal Dinge im Urlaub dabei haben könnte, wo dann die KI auch sagen könnte, hey, da gab's aber mal diesen einen Fall, da hat einer die Käsereibe dabei gehabt und es hat ihm das Leben gerettet. Ja. Ich nehme im Zweifelsfall einfach eine Unterhose und ein paar Socken mit und wenn ich merke, dass mir irgendwas fehlt, dann kaufe ich das im Urlaub nach. Aha. Und dann rennst du rum wie so ein slowenischer Bergmann. Ich habe mir in Slowenien tatsächlich eine Uhr gekauft, weil ich gemerkt habe, dass das irgendwie so eine blöde Idee ist, wenn ich allein unterwegs bin und im Meer schwimmen möchte und dann meinen teuren Fitness-Tracker da rumliegen lassen möchte oder mein Smartphone. Und dann habe ich mir noch eine hübsche Kette gekauft, weil es dem Angebot wasserfest. Gab. Aber der Fitness-Tracker hätte doch auch einfach wasserfest sein können. Ist er aber nicht. Gut, das war Thema Nummer 1. Ja. Was machen wir als Thema Nummer 2? Weiß ich nicht, überrasch mich. Also wir starten mit dem Thema Nummer 2. Gaming im Freibad. Switch, Steam Deck oder einfach nur Social Suicide. Es gibt ja in der Zwischenzeit diese Tendenz, dass du jede dieser Konsolen auch halbwegs durch die Gegend schleppen kannst. Ja, so eine meine PS5 habe ich bislang, auch wenn ich darüber nachgedacht habe, als ich mit meinem Männe noch nicht zusammen gewohnt habe, dass ich die ja auch mal hin und wieder zu ihm schleppen könnte, habe ich das faktisch nie gemacht. Weil die ist einfach zu schwer. Ja, aber die trägt man jetzt auch nicht durch die Gegend, aber diese richtigen modernen Sachen. Ich meine, bei PS gibt's ja die PS Vita. Ja, aber also die ist ja... Ist da eigentlich Zitrone drin? Nee, es ist nicht die Originale, das ist die pure. Weil in Coca-Cola ist keine Zitrone, in Vita-Cola ist Zitrone automatisch drin. Ja, es gibt auch Vita-Cola ohne Zitrone. Ja, aber dann heißt sie Vita Cola ohne Zitrone. Ja. Ja, das stimmt. Das müssen die dann extra draufschreiben. Sonst ist es ja. Das heißt eine PS Vita ohne Cola, ohne Zitrone. Nein, aber hast du schon mal deine Switch irgendwie mitgenommen und durch den Park gesetzt und da gedaddelt? Ja. Ich habe schon im Park gesessen und Switch gedaddelt. Das ist schon vorgekommen. Das war jetzt nicht aktiv, dass ich in den Park gegangen bin, um damit zu daddeln, aber ich hatte sie dann als auf dem reichhaltigen Buffet der Entertainment-Möglichkeiten war sie eine der Optionen, die sich in meinem Rucksack befunden hat und dann habe ich sie rausgezogen. Okay, und da habt ihr dann zu zweit oder zu viert oder sowas Mario Kart gespielt oder? Alleine. Zocken ist für mich ein alleiniges Vergnügen. Ich spiele nicht mit anderen Leuten. Wenn ich mit anderen Leuten spielen wollte, würde ich auf eine Swingerparty gehen. Ja, aber man kann doch auch zu zweit oder zu viert oder zu dritt oder sowas. Ja, nur weil man was kann, heißt das ja noch lange nicht, dass man es tun muss, oder? Ja, aber gehen tut's. Also, das heißt, deine Switch ist auch eigentlich für dich nur zu Hause, für dich alleine zum Zocken und nicht mit deinem Mann oder mit deinem Gast oder sonst irgendwas? Es gab eine Phase, wo Mario Kart und Chill eine Option war, aber nö. Also meistens spiele ich für mich alleine, ja. Es macht viel mehr Spaß. keine Gegner. Eben, also das weiß ich ja schon, dass ich Leute bei Brettspielen besiegen muss und sie dann in Tränen ausbrechen, dann spielen sie nicht mehr mit mir. Warum soll ich dann das Ganze an der an der Switch auch noch machen? Ja, ich entsinne mich jetzt an nicht so viele erfolgreiche Duelle, die du da an der Konsole ja. Das war emuliert auf einem Computer, das ist nicht das Gleiche. Und es waren Spiele auch auf dem Computer auch unter anderem. Es war ja auch Eishockey auf einem Computer. Wir haben mal Eishockey gegeneinander gespielt? Ja, wir haben mal NHL 09 gespielt, was übrigens das letzte auf dem PC erhältliche Eishockey war. Eine Frage, die wir übrigens mal auf Threads gestellt haben, warum es eigentlich keine Eishockeyspiele mehr auf dem PC gibt. Habe ich das wollte allerdings niemand beantworten. Habe ich das richtig verstanden, dass wir einen Threads-Account haben? Ja, wir haben natürlich durch Instagram haben wir auch einen Threads-Account. Warum haben wir einen Threads-Account? Ich dachte, den muss man extra nochmal anlegen. Nein, den hast du automatisch, wenn du Insta hast und wenn dich irgendwer auf Threads erwähnt oder du einfach nur oben rechts auf diesen Threads-Ding klickst, dann hast du da automatisch. Wieso? Hast du Menschen erzählt, wir haben keinen Threads-Account? Hast du Menschen erzählt, dass wir keine Bedrohung sind? Ich war noch nie auf Threads tatsächlich. Und das, obwohl ich einen Instagram-Account habe. Auf Threads machen wir das Gleiche, was wir früher auf Twitter gemacht haben. Leute getrollt? Ja. Aber das macht auf Threads doch gar keinen Spaß. Da sind doch die ganzen Linkslips hingegangen, die es nicht auf Twitter ausgehalten haben, oder? Nein. Da ist doch der Lobo und sowas. Nein. Die Linkslips sind auf, wie heißt es, Fediverse? Mastodon. Ding? Ja. Die sind auf Mastodon zum Tröten gegangen. Auf Instagram waren ja ganz viele und die sind dann dadurch, dass Instagram gesagt hat, hey, wir haben jetzt immer noch Threads, auch dahin. Was ganz creepy war, weil auf einmal schrieben ganz viele Leute auf Threads, Damen an, die auch auf Threads einen Account hatten, also dadurch, dass sie Insta hatten und dann ganz viele, 1 Million Follower oder so hatten, haben sie auf einmal gemerkt, was für Creeps eigentlich ihre Follower sind, weil die Accounts davor haben sie ja bisher nie bemerkt, aber jetzt haben die auf einmal gemerkt, so, oh, der folgt mir und oh, das postet der. Ja. Nicht jede Social Media Plattform eine gute Idee. Nee, definitiv nicht. Aber ja, also zumindest war es ein sehr relativer Kulturschock für viele Instagrammerinnen, als sie bemerkt haben, wer da denn ihre Follower tatsächlich sind. Und sie auf einmal so anders, ganz anders anschreiben als in ihren Kommentarspalten. Wenn in den Kommentarspalten könntest du das alles einfach wegignorieren. Du hast 20.000 Kommentare, ja, okay. Aber hier, du wurdest erwähnt. Was? Ja, das war das Thema Gaming-Freibad. Ach ja. Gut, welches Thema ist denn jetzt der krönende Abschluss des Sommers? Was ist, wie bereiten wir uns jetzt quasi aufs Homecoming vor? Hitze plus Technik gleich Drama. Warum dein Gaming-PC im Sommer zum Toaster wird? Ich dachte, das kann man kompensieren, indem man einen neuen Lüfter einbaut. Also ich muss dazu sagen, tatsächlich, der Prozessor selber heizt nicht mehr so extrem hoch. Das ist doch schön. hält sich im Grenzen. Logischerweise die Energie, die dabei entsteht, die du dafür verbrauchst, ist natürlich auch höher, ist natürlich die gleiche Menge und so weiter und so fort. Erhält sich alles natürlich, Energieerhaltungssatz logischerweise. Aber je weniger Hitze bei diesem Prozessor am Ende entsteht, umso mehr kannst du da tatsächlich durch geschicktes Lüften dann auch nochmal mithelfen. Mhm. Und dann sparst du zumindest etwas Strom, weil du dann nicht mehr so brutal gegen die Hitze arbeiten musst. Okay. Aber ansonsten ja klar, Energieerhaltungssatz. Aber es, hier geht es ja darum, warum man zum Toaster wird. Also warum... richtig lüften. Also du bist Gerät, also davon ab... Das Gerät richtig lüften. Du bist also davon abgekommen, gegen die Gesetze der Thermodynamik zu verstoßen. Das ist zumindest mal schön. Also lüften gegen Toasten. Toaster. Naja, der Rechner selber wird nicht so heiß und dann hast du weniger Abwärme im klassischen, weil du die Energie senkst. Aber ansonsten eigentlich bleibt der Energieverbrauch zumindest gleich. Ja, aber also manchmal ist ja auch im Sommer ganz schön Toast zu essen, oder? Was macht man dann? Weiß ich nicht. Hast du auf deinen Gaming-PC jemals Toastscheiben gelegt? Das könnte man eigentlich. Das wäre doch jetzt was. Und zwar, wenn du so einen richtigen rotzealten Rechner noch hast, wo aber trotz allem der Case schon oben Lüftungsoptionen hat, dann nimmst du einfach deinen Prozessor, lässt ihn so auf 90 hochheizen, lässt dann die Kühlsysteme oben einfach laufen, legst einfach einen Toaster drauf, keine Ahnung, 10 Minuten hast du auch einen durch den Toast, oder? Ja, oder so Würstel auf Spießen. Ich meine, Sommer ist ja auch Grillzeit. Kannst du schön darüber garen. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ja. Ich überlege übrigens gerade, weil du sagst Thermodynamik, wenn allerdings der Hitzestau, der in dem Rechner drin ist, also wenn du Hitzestau drin hast und die Wärme nicht zeitig abtransportierst, dann bedingt das doch eigentlich auch gegenüber dem anderen Ding, dass es nochmal wärmer wird, oder nicht? Also rein von der Logik her, wenn ich quasi in einem warmen Raum Wenn du in einen warmen Raum noch mehr Wärme reinpumpst. Und versuche die zu kühlen, dann wird's ja erst recht schwierig, oder? Also wenn ich einen warmen Raum kühlen möchte, dann würde ich eine kühle Klimaanlage installieren. Ja, du musst natürlich dann aus dem Zimmer dann auch wiederum die Wärme irgendwie abtransportieren, was natürlich schwieriger wird, weil da kannst du dann keinen Computer dranhängen, da musst du dann ein Fenster auf oder sowas. Kann man da nicht irgendwie einfach, kann die CDU da nicht irgendwie Gesetze erlassen, dass die Wärme irgendwie an den Grenzen des Zimmers zurückgewiesen wird einfach? Ja, sie kommt ja aus dem Zimmer selbst. Sie entsteht ja quasi am Rechner. Ach was, das ist... Wir alles reden ja von Hitze plus Technik. Das ist importierte Hitze. Das gibt's hier natürlicherweise gar nicht. Ja, wir veröffentlichen die Folge leider zu spät, als dass ich jetzt noch auf den Meltdown der AfD-Nasen gerade so richtig zeitig eingehen kann. Aber die haben jetzt ja tatsächlich, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben die ja tatsächlich jetzt diese neue Theorie. Ach, das AfD-Verbot haben die nur deswegen bisher nicht gemacht, weil möglicherweise die Verfassungsrichter, die jetzt aktuell noch da wären, die wären gar nicht so gefährlich für die AfD. Aber jetzt wählen die quasi Leute, die definitiv für ein AfD-Verbot sind. Das ist so der momentane Meltdown, so im Sinne von, ach, Moment, die müssen jetzt das Verfassungsgericht ja neu bestücken und jetzt suchen sie sich Richter raus, die uns auf jeden Fall verbieten würden. Alles Spinner. Ja, es ist so herrlich. Also, weißt du, du denkst so, okay, du gehst so raus in die Welt und siehst so die Realität und denkst so, okay, was könnte denn jetzt, was könnte denn jetzt so ein Argument sein, was die da bringen können? Wie könnten die Realität erklären? Und du siehst es und merkst so, das ist mir wieder völlig hanebüchen an den Haaren herbeigezogener Quark. Weiß nicht, man könnte jetzt mal drüber reden, warum die Frauen bei der Fußball-EM im keine Ahnung, Viertelfinale, Halbfinale oder Finale ausgeschieden sind. Wir wissen es zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, deswegen. Oder warum haben sie gegen Schweden so hoch verloren? Was haben die Altparteien da gemacht? Was ist das Problem? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich aus gutem Grund nicht in die Realität gehe, wenn ich das Haus verlasse. Aha. Okay, ich sehe die Zahlen übrigens runterticken. Also 3, 2, 1. Da ist er, der Bimmelbim. Haben wir es geschafft? Ist das Sommerloch vorbei? Können wir uns wieder ernsthaften Themen zuwenden? So. Ich trage noch die anderen Themen vor. Da könnt ihr dann gerne in die Kommis was schreiben oder bei Spotify in die Folgenkommentare reinhauen. Wenn euch davon was besonders gut gefällt, produzieren wir da was in epischer Länge zu. Und vielleicht befragen wir dann auch mal eine zukünftige Gästin zu einem dieser Themen. Oh Gott. Drittens, Cosplay bei 35 Grad, Latex oder Hitzschlag, der ultimative Con-Überlebensguide. Da hätten wir, glaube ich, nicht viel sagen können. Doch, aber es ist relativ kurz. Es ist nämlich Lea in Jabba's Palast Cosplay. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Fünftens, Sommerromanzen in Animes, warum wir sie lieben, obwohl sie klischeehaft sind. Sechstens, Binge-Watchen im Hochsommer, wie Nerds die Sonne trotzdem ignorieren können. Achtens, Sci-Fi am Strand, die besten Bücher, um sich geistig in andere Galaxien zu beamen. Neuntens, Dungeons and Dragons am Lagerfeuer, Magie trifft Mücken. Das ist schön, ja. Zwölftens, Star Wars auf Mallorca, wie die Galaxy Far Far Away plötzlich nach Sangria riecht. Also, kurz, also ich habe ja jetzt Andor Staffel 2 gesehen. Und die Trefferquote der SturmtrupplerInnen ist ja noch miserabler in Andor Staffel 2 als es in der Originaltrilogie. Ich glaube, Sangria ist eine gute Erklärung, warum das so ist. Ich muss kurz mein Andor-Shame ablassen. Also, ich habe Andor angefangen zu gucken. Und dachte mir so, ach cool, endlich mal eine Story im Star Wars-Universum, die einfach mal so eine nette Figur erzählt. Und mal so überhaupt nichts mit den Leuten zu tun hat, die er ansonsten so in Filmen hat es bisher. Ja, okay, Mon Mothma, klar, aber die musste ja, weil ist ja Rebellenführerin und es soll ja zu den Rebellen hinführen, diese Story. Also. Ja. Und dann hast du diesen einen Rebellen, Trulli-Spinner da, den du aber auch schon in Rogue One hattest. Und dann also habe ich letztens. Nee, nicht Cassian, du meinst, sondern du hast. Ach, du meinst Saw Gerrera? Saw Gerrera, genau. Und dann hast weißt du, wer Cassian Andor spielt? Diego Luna. Genau. Und Diego Luna erzählte letztens als Ersatz für einen anderen Talkshow-Host, der hat nämlich 4 Folgen Kimmel ersetzt. Okay. Und er war bei Jimmy Kimmel und hat da erzählt dann, Fox News hat über ihn geschrieben, hey, toller Ersatz für Kimmel, der Narcos-Darsteller. Und er so, ja klar, ich bin Mexikaner. Natürlich nimmt man dann die Serie, der ich einen Drogendealer gespielt habe. Ja. Yeah. Also Fox hat ihn gelobt, aber ihn auch gleichzeitig gedisst, weil sie haben ihn natürlich quasi auf seine Narcos-Rolle reduziert. Er so, ich habe in so und so viel Produktionen mitgespielt. Und ich dachte so, was hat denn der eigentlich noch alles gespielt? Okay. Und dann habe ich so gescrollt und dann kam ich so auf 2016. Okay. Und dann stieß ich da auf eine Figur, die er da 2016 gespielt hat in einem Film, der hieß Rogue One. Ja. Und ich dachte, Rogue One, okay. Er hat in Rogue One mitgespielt. Wen hat er da gespielt? Ach, er hat Cassian Andor gespielt. Ach, Cassian Andor kam in dem Film vor. Ja. Und dann dachte ich so, war das eine große Rolle? Es war die männliche Hauptrolle. Und dann dachte ich so, fuck, ich habe den Film nur einmal gesehen, reduziere ihn tatsächlich darauf, dass Jyn Erso die Hauptrolle ist, also die weibliche Hauptrolle, ja, einfach die große Heldin ist. Und dachte mir so, ansonsten ist mir das eh alles egal, weil die gehen alle drauf. Die, ja, sterben alle. Also ist es mir egal. Weißt du, musst du dir nicht merken, musst du die Schauspieler nicht merken, musst du die Figuren nicht merken, sind alle tot, alle weg. Die einzige, die in dem ganzen Film vorkommt, von den Rebellen, die überlebt, ist Leia, und die kommt am Ende vor und die hat halt den Zeitpunkt schon nicht mehr geliebt. Genau. Also die nimmt die Pläne entgegen. Und auf der bösen Seite ganz viele überleben, die, also Vader und Dothrakin und, ja, hast du nicht gesehen. Also die überleben ja alle. Ja, genau. Der interessante Schurke überlebt nicht. Also, ja, ist ja schon, ja. Ja, aber den darfst du ja auch nicht behalten. Der ist ja auch nur für den Film da. Ja, gut, der taucht dann ja in der Serie wieder auf. Ja, ja, in Cash in Endor auch. Und in dem Moment dachte ich so, ach, das war die männliche Hauptfigur. Ja. Und da sitzt du daran, so, ich habe den Film nur einmal gesehen und das ist schlimm. Wenn du die männliche Hauptfigur in einem Star Wars Film so völlig egal ist. Ich sag mal so, das spricht eigentlich tatsächlich für Rogue One, wobei bei mir war es noch ein Ticken schlimmer. Ich habe Rogue One ein paar Mal gesehen. Ich habe es dann direkt im Anschluss, weil das ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler, dass Endor Staffel 2 im Prinzip damit endet, dass man dann als nächstes quasi nahtlos Rogue One schauen kann. Ich hätte gedacht, dass Saw Gerrera mehr Airtime hat als die 3 Minuten, die man ihn da sieht. Also und dann dachte ich mir so, eigentlich ist es total genial, dass in diesen 3 Minuten so krass viel über diese Figur erzählt wird, dass man denkt, der war den ganzen Film über da. Ja, ja, Saw Gerrera war ja auch in Rebels irgendwann mal Thema oder sowas? Das weiß ich nicht. Oder hat er schon in... Also wenn dann in Rebels, in Clone Wars nicht. Ja, ich will gerade, ja genau, also wenn dann in Rebels, ja genau. Ja, ja, ich glaube da. Aber da merkst du so, du denkst dir so, hä? Warte mal, hä? Ach, das ist die männliche Hauptrolle. Ach so, ja. Ja, siehst du. Ja, aber das ist, glaube ich, das Problem, dass du mit den Figuren auch heutzutage gar nicht mehr so viel verbindest. Irgendwie, oder? Also ich meine, wenn du dir die klassische Trilogie anschaust, du hast Luke, Han, Leia, bam, that's it. Mehr brauchst du an dem Cast auf der guten Seite nicht so an Menschen betrachten. Du hast noch Chewbacca, der ist der ist was für die Bärenliebhaber. Er ist so quasi der Best Buddy von Han, aber okay. Du hast die Droiden, die spielen eine für sich Sonderrolle, aber das sind ja keine Schauspieler in dem Sinne, dass du dir die merken kannst. Also Frank Oz hast du dir jetzt auch nicht gemerkt und Herrn Daniels auch nicht. Also Darth Vader ist auch eine Figur, da steckt auch keiner drin, wo du sagst, ach, der hat da mitgespielt. Ich glaube, David Prowse hat danach nichts mehr oder sowas. Und ansonsten in der klassischen Trilogie sterben ja relativ schnell relativ viele. Also die gesamte Besatzung des Todessterns stirbt. Du hast in Episode 5 mit Viers und Ozell und wer stirbt noch? Keine Ahnung, aber imperiale Schergen sind ja sowieso dafür da, dass sie sterben. Genau, also du hast beim Imperium hast du niemanden, den du dir merken musst, außer Darth Vader und der Imperator kommt ja eigentlich auch erst effektiv in Episode 6 so richtig vor. In 5 ist er mal so als Hohenkampf. Wird er durch eine alte Frau dargestellt, ja. Genau. Wirklich? In das Originalding, da war das eine alte Frau. Sie haben das dann später mal, ich glaube, für die Remastered-Edition haben sie das dann geändert. Aber das Originalding, da war, wo man nur wirklich das Gesicht gar nicht so wirklich sieht, das war irgendeine alte Frau, die man da gefilmt hat. Und dann hat man da halt eine Tonspur drüber gelegt. Wie lustig. Ach, herrlich. Wusste ich nicht. Ah, schieß mal. Lustige imperiale Trivia-Facts, die wir hier droppen können. Aber das Ganze geht hier. Ja, ich wusste ja, Episode 5 war, glaube ich, auch für mich der Teil, der in der Special Edition die wenigsten Spezialitäten hatte. Man sieht mehr von den Kopfgeldjägern, glaube ich. Das ist so das Einzige. Wow. Wow, da hat man sich aber richtig Mühe gegeben. Ja, man hat ja Episode 5 so aufgeblasen, diese ganze Wampa-Story hätte man sich ja komplett sparen müssen. Sparen können, hätte sich Mark Hamill nicht davor mit einem Moped hingelegt. Die ganze Wampa-Story fußt, glaube ich, nur auf der Tatsache, dass man ihm eine Narbe verpassen musste. Tja. Weil er im realen Leben sich quasi, und man wollte ihn, glaube ich, nicht dauerhaft so bübchenhaft schminken irgendwie. Deswegen hat man ihm, glaube ich, genau das. Also das war so das, was ich weiß. Okay, das war für mich neu. Aber das, dass er sich auf die Fresse gelegt hat mit dem Motorrad, weißt du aber. Nee. Ach so, ja doch, deswegen hat er danach auch nicht mehr so diese jüngliche Visage gehabt. Ich glaube, das hat am Ende auch dafür gesorgt, dass er nicht zu einem frühen Leonardo DiCaprio und Co. wurde. Das könnte auch daran liegen, dass sein schauspielerisches Talent doch eher beschränkt ist. Hey, immerhin kann er ein Lichtschwert wegwerfen. Lass uns noch kurz die letzten drei Punkte durchsprechen und dann Tschüss sagen, weil sonst wird es hier doch eine lange... Das wollte ich gerade anmahnen. Auch wenn es eine Qualitätsfolge damit wird. Sommerliche Fantheorien. Hat Eleven aus Stranger Things eigentlich Sonnencreme benutzt? Da wäre ich völlig raus gewesen. Ich weiß weder, wer Eleven ist, noch worum es bei Stranger Things geht. Ich hab's da auch keine Sekunde von gesehen. LARP im Park. Wenn der Typ mit dem Umhang doch nur ein Zauberer sein will. Nerd-Dates im Sommer. Von Mario Kart Turnier zur Mitternachtsschicht im Planetarium. Ja, du siehst schon. Ich habe die besten Picks rausgesucht. Also die Aufgabe war eigentlich nur, suche uns raus, und zwar unterhaltsame Nerd-Themen für Podcast-Gespräche. Mhm. Wo du halt auch denkst, weiß ich, Also grundsätzlich muss man sich wirklich die Frage stellen, was denkt eigentlich die KI, was der Mensch denkt, der ihr das schickt? Zum Glück denkt die KI also so, nicht. Oder eher anders gefragt, was für Trainingsdaten hatte die Bude, ey? Also wie kaputt müssen die Trainingsdaten sein? Und wir reden jetzt nicht von Grog. Da sind die Trainingsdaten ja nicht kaputt, sondern manipuliert. Ja, eben. Aber damit ja auch kaputt. Ja, wie man es nimmt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen, schickt uns Geld auf patreon.com/dieelitepodcast. Keine Ahnung, macht, was ihr wollt. Macht's richtig, und in diesem Sinne, tschüss. Tschüss.